Kundgabe 5655. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.04.1953. Totale Auflösung der Erde. Vergeistigung. Eine vollkommene Auflösung der Erde ist jetzt noch nicht vorgesehen. Doch die totale Umgestaltung der Erdoberfläche, die wohl auch einer völligen Vernichtung gleichkommt, weil nichts Wesenhaftes verschont bleibt, sondern eine jegliche Form aufgelöst wird, um das Geistige darin freizugeben, zwecks neuer Verformung. Die vollständige Auflösung der Erde kommt dem Vergeistigen gleich. Und es ist dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil die Erde noch als Ausreifungsstation für das noch unvollkommene Geistige dienet. Solange zur Reife gelangen sollen des Geistiges, die irdischen Schöpfungen benötigt, so lange wird auch die Erde als materielle Welt bestehen bleiben. Doch immer wiederkehrende Umgestaltungen werden nicht ausbleiben, je nach dem Reifezustand und dem Willen des Geistigen, das in ihr zur Vollkommenheit gelangen soll. Für die Erde ist aber gleichsam immer dann der Zeitpunkt des Endes gekommen, wenn eine solche Umgestaltung vor sich geht, weil dann für das gesamte Geistige, sei es das im Menschen verkörperte oder das in fester Form gebundene, eine neue Entwicklungsepoche beginnt, weil gleichsam die verschiedenen Phasen auch verschiedene Möglichkeiten benötigen und diese immer wieder geschaffen werden durch Gottes große Liebe und Weisheit, wie sie den meisten Erfolg versprechen. Den Menschen fehlt diese Kenntnis von einzelnen Entwicklungsperioden und besonders in der letzten Zeit vor dem Ende jeder Epoche, weil der geistige Tiefstand der Menschen, bedingt durch die Lieblosigkeit, auch eine Unwissenheit bedeutet und auch völlige Verständnislosigkeit für ein solches dargebotenes Wissen. Sie achten das Ende gleich einem völligen Vergehen irdisch-materieller Welten. Doch dieser Zeitpunkt ist in Ewigkeiten noch nicht abzusehen. Jede einzelne Entwicklungsphase aber umspannt eine gewisse Zeit, die mit dem Erstehen von mannigfaltigsten Schöpfungswerken beginnt und mit der Zerstörung dieser endet, die mit geistig hochstehenden Menschen den Anfang nimmt und mit wahrhaft teuflischen wieder ihr Ende findet. Eine solche Entwicklungsphase würde niemals das Vergeistigen alles Wesenhaften zu Wege bringen, denn solange irdisch-materielle Schöpfungen bestehen, solange die Erde außer dem Menschen noch unter ihm stehende Schöpfungen trägt, wie Tiere, Pflanzen und in harter Form gebundenes Geistiges, so lange kann sie nicht total aufgelöst werden. Denn es muss diesem Geistigen immer wieder die Möglichkeit zum Ausreifen gegeben werden und die derzeitige Form zu verlassen, was allein schon ständig neue Phasen bedingt, sowie die Aufwärtsentwicklung auf einem toten Punkt angelangt ist. Denn am Ende jeder Erlösungsepoche ist von einer Vergeistigung der Menschen nichts mehr zu merken. Und ein solches Versagen oder Nichtbeachten des eigentlichen Daseinszweckes auf der Erde muss ausgeglichen werden. Es muss auch diesem Geistigen ein neuer Weg gewiesen werden, weil es bei Gott kein Aufgeben dessen gibt, was sein war und bleibt. Was aber auch wieder so werden muss, wie es von Gott seinen Ausgang genommen hat. Denn selbst, was unaufhaltsam der Tiefe zustrebt, belässet er nicht in dieser Tiefe, sondern er findet immer wieder Mittel und Wege, es emporzuführen zum Licht. Es wird also niemals diese Aufwärtsentwicklung aufhören, bis auch das letzte von ihm einst abgefallene Geistige den Weg zum Vater zurückgefunden hat. Es wird aber doch immer wieder ein Ende geben, ein Ende jeder einzelnen Phase, die in einer bestimmten Zeitdauer von Gott, dem Geistigen, zugebilligt wurde, die aber auch einmal ihr Ende findet. Und darum könnet ihr Menschen nicht leichtfertig von einem Ende der Welt sprechen, worunter ein völliges Vergehen von Gottes Schöpfung zu verstehen ist, sondern ihr müsstet euch nur eine Wandlung vorstellen, die jedoch so umfangreich und alles betreffend ist, dass sie euch als Mensch nicht vorstellbar ist und auch nur von den wenigen Gottgetreuen erlebt und verfolgt werden kann, die dann Zeugen werden von Gottes Macht und Herrlichkeit auf der neuen Erde. Ihr Menschen stehet vor einem solchen Ende. Und ob es euch auch zweifelhaft erscheint und euer Verstand sich dagegen wehren will. Gedenket aber des noch Gebundenen, Gedenket aller Schöpfungen unter euch und fraget euch, wie diesem Geistigen Erlösung werden sollte, wenn ihm nicht immer wieder Möglichkeiten geschaffen würden. Gedenket noch mehr der Menschen, die gänzlich von Gott entfernt sind und doch nicht ewig auf der Erde leben können. Dann werdet ihr begreifen, dass die Liebe Gottes voller Erbarmung sich alles Unerlösten annimmt und dass ein scheinbares Vernichtungswerk ein Akt größter Erbarmung ist, weil die darauf folgenden Neuschöpfungen wieder dem zutiefst Gefallenen den Gang der Aufwärtsentwicklung bieten, der doch einmal zu Gott führen kann, wenn auch nach endlos langer Zeit. Amen.